Vor 70 Jahren leitete Präsident Kim Il-sung die Arbeit des Bezirkes Gangwon vor Ort an. Aus diesem Anlass gab es am 18. Januar eine Veranstaltung, an der die Mitarbeiter und Werktätigen des Bezirkes teilnahmen. Der Referent betonte, Kim Il-sung habe im Januar 1936, 1947 die Arbeit verschiedener Einheiten im Bezirk Gangwon vor Ort angeleitet. Es sei ein historischer Anlass dafür gewesen, entsprechend der Forderung der fortschreitenden Revolution in der Parteiarbeit, Entwicklung der Wirtschaft und Verbesserung des Volkslebens eine epochale Wende herbeizuführen. Unter der klugen Führung der Partei hätten sich in den letzten 70 Jahren die Arbeiten der Partei und der Volksmarkt grundlegend verbessert und seien in den ideologisch-geistigen Charakterzügen und Arbeitsweisen der Mitarbeiter ein großer Fortschritt erzielt worden. Es würden der Traum und das Ideal des Volkes in die Tat umgesetzt. Die Mitarbeiter, Parteimitglieder und Werktätigen sollten sich die historische Neujahrsansprache von Kim Jong-un tief beherzigen, als Schöpfer des Geistes vom Bezirk Gangwon in allen Bereichen und Einheiten mit dem stürmischen Malima-Tempo einen neuen Sprung machen, so hob der Referent hervor.